Oft kann ich's nicht verstehen, dass du für mich gestorben bist. Dein Wort sagt mir, dass es doch stimmt. Du gabst für mich dein Leben. Jesus, du starbst auch für mich, ich weiß. Du hast mich ganz befreit. Du hast mich lieb, es macht mich so froh. Ich will dein eigen sein. Du trugst die Schuld am Kreuze dort, dort, wo ich selber hängen sollt. Doch deine Liebe ließ es nicht zu, dass ich verloren geh. Jesus, du starbst auch für mich, ich weiß, du hast mich ganz befreit. Du hast mich lieb, es macht mich so froh, ich will dein eigen sein. Hörst du, mein Freund, er lebt auch jetzt, er will dir Frieden geben. Er schaut auf dich mit sehnendem Blick, er liebt dich noch, oh komm. Jesus, er starb auch für dich, mein Freund, er will dich ganz befreien. Gib ihm dein Ja und folg ihm jetzt nach, jetzt da es heute noch heißt.